Wölferadio Spezial. Ja, hallo, liebe Wölferadio-Zuhörer. Willkommen zu einem Special, nämlich der lange erwarteten Diskussion. Ich hatte es ja angekündigt, die Fanszene des VfL ist so ein bisschen gespalten, was die Trainerfrage angeht. Und da habe ich mir gedacht, lass uns doch direkt drüber reden, weil das, was man im Stadion hört, was man in den Foren liest, das sind schon zum Teil ja durchaus heftige Auseinandersetzungen, sehr, sehr unterschiedliche Ansichten, insbesondere zur Trainerfrage. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, heute zwei Kontrahenten sozusagen begrüßen zu dürfen, die jeweils die andere Position einnehmen. Und da begrüße ich zum einen Wolle Grün, ist sein Username beim Wolfsblog. Hallo Wolle. Hallo Lars. Lenny. Ist beides in Ordnung. Auf den einen Namen wurde ich getauft, auf den anderen, ja, da treibe ich mich so ein bisschen hier im Wolfsblog letztendlich rum. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Wolle wird uns gleich erzählen, warum er an Dieter Hecking als Trainer beziehungsweise festhalten möchte beziehungsweise keinen Trainerwechsel favorisiert. Und dann begrüße ich Ingol45, das ist sein Username im Wolfsblog, und er wird uns dann erzählen, warum ein Trainerwechsel absolut ansteht. Hallo Ingo. Ja, schönen guten Abend, Lars. Hallo, Wolle. Hallo, Ingo. So, die Atmosphäre ist schon mal frostig, das gefällt mir. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ich möchte zuerst Ingo das Wort erteilen und er soll mal in einem kleinen Statement, einem kurzen Statement, wenigen Sätzen umreißen, warum ein Trainerwechsel beim VfL Wolfsburg jetzt die beste Alternative wäre in diesem Moment. Ja, meiner Meinung nach käme ein Trainerwechsel jetzt eigentlich zum richtigen Augenblick, weil es momentan eigentlich bei unserem VfL so gut wie nichts zusammenpasst. Erstmal sieht man vom Training her, meiner Meinung nach sind die Spieler nicht fit und können kaum einer Mannschaft wie jetzt Borussia Dortmund zum Beispiel mithalten. Und zum anderen sieht man auch, dass nichts, was im Training so einstudiert wird, was Laufwege angeht, was bestimmte Pässe angeht, Tempo im Spiel und so weiter und so fort. Wenn man sich so das ein oder andere Spiel anschaut, rennen die alle wie ein Hühnerhaufen durcheinander. Da ist keine rote Linie zu erkennen. Danke, Ingo. Olle? Ich finde, der Hecking, der ist ein erfahrener Trainer. Er kennt die Abläufe und die Strukturen in dem Verein sehr gut. Er ist aus meiner Sicht ein Trainer, der mit dem Gespann Alofs gut harmoniert. Also das heißt auch die bilden ein gutes Team. Ich finde, er verkörpert irgendwie eine gewisse Identität. Er ist jetzt 3,5 Jahre dabei. Also ich glaube, kaum ein Trainer war so oder kein Trainer war so lange bei uns im Verein, seit wir in der ersten Liga sind. Und er hat einen ruhigen, besonnenen Auftritt. Also er passt perfekt, finde ich, auch vom Image her zu dem VfL, zu dem, was sie verkörpern wollen. Halt kein Tobabo-Verein mit ständigen Allüren, zumindest nicht von der Trainerseite oder Managementseite aus. Das sind erstmal die grundsätzlichen Vorteile, die ich beim Hecking sehe. Beim Spielstil kann ich natürlich Ingo schon recht geben, dass es jetzt in dieser Saison ein bisschen holprig läuft. Aber ich persönlich erkenne schon einen Umbruch. Ich erkenne auch ein offensiveres Spiel. Und ich sehe, dass was passiert und dass sie aus den Fehlern des letzten Jahres gelernt haben, dass es nur noch nicht fruchtet und dass ein bisschen das Glück auch fehlt. Gut, danke für eure Eingangsstatements. Im weiteren Verlauf werden wir das ein bisschen spielen wie bei Hillary Clinton und Donald Trump. Ich finde, die optische Ähnlichkeit der beiden passt auch ganz gut zu meinem Gesprächspartner heute Abend. Und zwar werde ich das jetzt so machen, dass ich, man gibt den alten Spruch, wenn du stets zufrieden bist, dann sind wir schon zu viert. Ich werde jeweils die Rolle des Avocado Diaboli, glaube ich. Also des Anwalts, der immer quasi ein bisschen verneint und den anderen in die Pfanne hauen möchte, beziehungsweise mit spitzfindigen Fragen aus der Fasson bringen will. Und da starte ich doch gleich mit dir, Wolle. Nämlich, also ein Trainerwechsel ist doch absolut angesagt, denn es muss einen Trainerwechsel geben. Wer so eine verheerende Bilanz im Jahr 2016 vorzuweisen hat, nur 6 Siege, das ist, sag ich mal, für die Ansprüche des VfL Wolfsburg viel zu wenig. Und es muss einfach jetzt passieren, dass man sozusagen den Trainer dann auch in die Wüste schickt. Ja, das sehe ich nicht ganz so. Also ich sehe, die Bilanz ist natürlich klar. Da gibt es kaum Argumente, die ich jetzt bringen kann, die da irgendwie was besser machen. Also ich sehe erstmal ein Argument, was mich dabei überzeugt, ist, dass die Auftritte in der Champions League überragend waren. Und das ist nicht nur das Real Madrid-Spiel, das waren noch die Spiele, die sie zuvor im Achtelfinale oder auch in der Gruppenphase abgeliefert haben. Wir waren Tabellenführer in der Champions League. Wir haben in Summe 10 Spiele gespielt, davon 7 gewonnen. Wir waren auch, wie gesagt, wir sahen die einzige Mannschaft, die in der Champions League Real Madrid schlagen konnte. Und wir haben uns auch in dem Rückspiel sehr ängstlich angestellt, aber wir haben sie trotzdem bis zur knapp 80. Minute noch quasi, waren wir eine Runde weiter. Und das sind so Dinge, die mich durchaus positiv stimmen. In dieser Saison ist die Bilanz natürlich auch noch nicht viel besser, aber es sind erst 6 Spiele. Und wir werden später sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Man muss sich diese 6 Spiele angucken und nicht die Bilanz des ganzen Jahres, sondern man muss jetzt den Umbruch sehen mit den neuen Spielern, auch mit den Verletzungssorgen, die wir weiterhin haben. Und wenn man sich die einzelnen Spiele anguckt, bin ich der Meinung, dass das nicht so schwarz ist, wie es hier gemalt wird. Ingo, statistisch gesehen, ich habe extra nochmal nachgeguckt, da gibt es Statistiken von 1963 an, hat sich ein Trainerwechsel nie ausgezahlt, unterm Strich, beziehungsweise war es nie ein Vorteil. Warum soll der ausgerechnet jetzt? Weil ich denke, dass auch ein Dieter Hecking, so sympathisch wie er als Mensch ist, irgendwo als Trainer an seine Grenzen gekommen ist. Meines Erachtens nach erreicht er die Mannschaft nicht mehr richtig. Klar hat man jetzt gegen Mainz im Spiel starke Verbesserungen gegenüber zu Bremen gesehen. Aber irgendwie... Telefon! Ja, genau. Murphy's Law, würde ich sagen. Weiter. Kein Problem. Ja, das war alles klar. Drin. Und... ich sag mal, jetzt gerade im Spiel gegen Mainz hat man gesehen, dass sich die Mannschaft zwar auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißt und vielleicht das Quäntchen Glück gefehlt hat, aber in den Spielen zuvor, sage ich jetzt mal gerade bei Werder Bremen auch, das war ja eine glatte Arbeitsverweigerung. Da muss man natürlich gucken, namentlich, wer da alles auf dem Platz steht. Und in meinen Augen kann es nicht sein, dass die es nicht zustande bringen, ein vernünftiges Spiel aufzuziehen. Da fehlt irgendwo das gewisse Etwas. Aber du sprichst es an, es gibt ja eine Leistungssteigerung gegen Mainz und man hat da deutlich gesehen, dass die Mannschaft nicht gegen den Trainer spielt. Warum also der Wechsel? Ja, vielleicht ist das bei dem Spiel gegen Mainz auch in die Köpfe der Spieler geraten mit dem Fanfest, dem Fanmarsch und ich sag mal der wirklich Weltklasse-Choreografie, die vom Spiel gemacht wurde seitens der Fans. Sowas geht ja auch in die Köpfe der Spieler, die kriegen das ja auch mit. Und vielleicht haben sie sich da irgendwie gedacht, so in der Hauruck-Aktion, wir haben ja auch mit demselben Kader in Madrid gespielt, wie vorhin angekündigt wurde, dass wir gegen Real Madrid quasi die Madrilen bei uns in der heimischen Volkswagen Arena an die Wand gespielt haben. So haben die in Madrid gespielt wie zahme Schäfchen. Du meinst, da ist so ein bisschen Schizophrenie auch in der Mannschaft durchaus auszumachen? Ja, durchaus, das könnte sein. Wolle, ich möchte dir ein Zitat von Dieter Hecking nochmal vor die Füße legen, nämlich, dass er gesagt hat, wir sind in dieser Saison noch auf der Suche nach dem, was wir spielen sollen, nach unserem Spielstil. Das ist doch ein echtes Armutszeugnis für einen Trainer. Das spricht doch eher dafür, dass man ja eher sagen könnte, er ist der Lage nicht mehr gewachsen. Ja, dieses Zitat, muss ich auch sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Und ich hab mal versucht, herauszufinden, wie konnte er das meinen? Also hat er das gemeint im Sinne auf ein Spielsystem, wollen wir 3-5-4-1 oder 4-4-2 oder was auch immer spielen, sondern oder wollen wir uns versuchen, eine Identität zu verpassen? Das heißt, wollen wir Pressing spielen, wollen wir... Also mir fällt es schwer, auch dort irgendwie auf taktische Grundlagen einzugehen, weil ich ehrlich gesagt manches auch nicht verstehe. Da kann ich ein Spiel nicht so gut lesen. Was ich aber glaube, was er damit sagen will, ist, wie wir als Mannschaft und wie wir als Team auftreten wollen und was wollen wir verkörpern. Also wir haben letztes Jahr eigentlich ein Spielstil gespielt mit viel Ballbesitz. Das führt dazu, dass man letztes Jahr mit zu wenig Tempo, aber viel Ballbesitz. Und irgendwann haben wir den Gegner dann zermürbt und haben manchmal die Tore geschossen, aber halt, wie wir es wissen, viel zu wenig. Nur dieses Zitat, da schwimme ich jetzt auch, wie er hört, hat mich auch echt überrascht. Also da war ich auch enttäuscht, weil ich normalerweise von ausgehe, dass ein Trainer à la Dortmund, Barcelona oder Bayern gezielt Spieler kauft, die dann nur die Position 1-1 tauschen können. Das Grundspielgerüst bleibt immer gleich. Und das hat mir mit diesem Zitat auch die Argumente genommen. Also da konnte ich in dem Fall nichts gegen sagen. Da spielt es mir natürlich voll in die Karten, was das angeht. Denn Hecking erreicht natürlich die Mannschaft nicht mehr. Es ist eine Null-Bock-Leistung, wieder zu beobachten gewesen in Bremen. Mhm. Das erinnerte an ganz, ganz schlimme Spiele in der vergangenen Rückrunde letztendlich. Also es ist nichts besser geworden. Wieso hältst du an dem Trainer fest? Okay, ja, da kommen wir eigentlich zum Punkt, wo ich ja vorhin schon, was ich kurz angesprochen habe, ist, wir müssen uns die einzelnen Spiele angucken. Wir gucken uns jetzt mal, wenn wir uns jetzt mal die Spiele angucken, die bisher gespielt wurden, da gehe ich es mal in Kurzform durch. Wir haben in Augsburg aus meiner Sicht ein gutes erstes Bundesligaspiel gemacht nach einer langen Sommerpause. Wir haben dort 2-0 gewonnen und haben keine Torschüsse zugelassen. Wir haben gegen Köln, gegen eine mittlerweile Mannschaft, die eine sehr gute Frühform hat, die haben noch nicht ein Spiel verloren, haben den Bayern sogar einen Punkt abgeluchst. Da haben wir ein eigentlich ganz solides Spiel gemacht, nicht spektakulär, aber okay. Wir haben gegen Hoffenheim aus meiner Sicht ein super Spiel gemacht. Wir haben über 25 Torschüsse gehabt. Wir haben 100%ige Chancen gehabt. Also das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Dann hätten wir jetzt schon 2 Punkte mehr. Ingo, ja. Ganz wichtig ist natürlich bei dieser Diskussion, dass man auch ein bisschen betrachten muss. Ich meine, was kann denn der Trainer dafür, wenn die Spieler aus 2 Metern das Tor nicht treffen, wie ein Mario Gomez oder wie ein Julian Draxler jetzt gegen Mainz? Das ist doch nicht die Schuld vom Trainer. Nicht direkt, nein. Aber ich glaube schon, dass es auch im Training und vorm Spiel, in der Halbzeitansprache etc. bestimmte Psychotricks gibt, wo man den Spielern, sage ich mal, noch ein paar Prozent mehr Leistung aushauchen kann, dass sie vielleicht das Quäntchen mehr Glück haben und dass man immer wieder auf diese Spieler, gerade die torgefährlichen Spieler, einredet und denen auch eine gewisse Freiheit geben soll. So Spiel und Schieß und auch wenn er daneben geht, der Nächste geht rein, so nach dem Motto. Manchmal habe ich das Gefühl, auch gerade Maxi Arnold aus der zweiten Reihe, der traut sich gar nicht aufs Tor zu schießen, der sucht lieber nochmal, wo er abspielen kann. Und wenn man den Spielern in meinen Augen in einem Gespräch das Passende mit auf den Weg gibt, dann kann man das Glück auch irgendwo erzwingen. Das ist jetzt meine Meinung. Jetzt ist ja so, dass der Trainer zum zweiten Mal in Folge, der zweiten Saison in Folge sehr spät den Kader bekommen hat. Das heißt, wenn sich die Kritik an jemanden richten müsste von Seiten der Fans, also auch von dir, dann ist es doch Klaus Allofs, oder nicht? Ja, den würde ich auch bei der Kritik mit ins Boot nehmen. Ganz einfach, weil es in meinen Augen verpasst wurde, eine passende Alternative im zentralen offensiven Mittelfeld neben Didavi zu verpflichten, weil man wusste, dass Didavi verletzungsanfällig ist. Gerade jetzt, wo Daniel fehlt, verletzungsbedingt, ist kein Spieler da, der irgendwie passende Ideen hat. Maxi Arnold kann das zwar auch, aber er ist nicht so, er ist auch viel damit beschäftigt, weil er immer wieder mit zurück muss und immer in der Defensive gebraucht wird. Und eine Alternative zu Mario Gomez im Sturm fehlt dementsprechend auch. Man hat zwar den jungen Spanier von Real Madrid geholt, ich glaube aber, er kam auch mit sehr viel Vorschusslorbeeren und im Training konnte er noch nicht zeigen, dass er Bundesliga-reif ist, so wie ich das gehört habe. Und hier fehlt einfach jemand, den man mal für Gomez in den letzten 10, 15 Minuten bringen kann, der dann vielleicht noch das entscheidende Tor macht. Und ich nehme den Ball gerne nochmal auf, Wolle, und spiele ihn auch gleich wieder rüber. Letztendlich ist es doch so, wir haben nach Mainz-Spiel ein gellendes Five-Konzert gehabt. Die Stimmung ist irgendwie mies, ist irgendwie gedrückt, hast du nicht gesehen, die Fans erwarten, dass sich was ändert und jetzt wäre der Zeitpunkt, dass sich was ändert. Oder siehst du das anders? Das sehe ich anders und zwar nur aufgrund von Fans oder von einem Umfeld, was ungeduldig ist. Was irgendwo ja immer den Umbruch fordert, was irgendwo den Umbruch Richtung Jugendspieler, Richtung Nachwuchs, Richtung anderem Fußballstil, Richtung einer neuen Identität der Mannschaft, wenn die danach lechzen und das fordern und der Verein es auch macht und sich viele neue Spieler in den Kader geholt hat, dann muss dann der Fan auch die Geduld mitbringen und sich das Spiel angucken. Und nicht immer nur den Tabellenplatz oder die Punkte auf dem Konto. Natürlich ist es eine Frage, wie lange willst du dir das angucken? Ne? Das ist natürlich klar und das ist ein Erfolgsbusiness und wir können nicht ewig warten. Nur nach 6 Spieltagen und eigentlich 2 Niederlagen, die eine war extrem dumm und die andere war gegen Borussia Dortmund, da kann man aus meiner Sicht im Moment noch ein bisschen Geduld aufbringen. Denn ich weiß nicht, wir werden sicherlich noch zu dem Thema kommen, aber aus meiner Sicht gibt es viele positive Beispiele, wo in einer Hinrunde die Mannschaft erst langsam ins Rollen kam und am Ende dann doch Erfolge dabei rauskam oder vor allem Kontinuität den Verein weiterbringt. Ne, wenn ich das mal ausführen darf, wir haben jetzt bei Gladbach haben wir es gesehen, letzte Saison, da hat Schubert, der neue Trainer, der Nachfolger von Favre, hatte einen grotten Start. Die haben die ganze Hinrunde schlecht gespielt, am Ende haben sie Champions League gespielt. Wir sehen es im Prinzip bei unseren Nachbarn aus Braunschweig mit einem Lieberknecht, wo auch die Fans alle Nase lang seinen Rauschmiss fordern. Haben sie es geschafft, von der 4. in die 1. Liga zu marschieren, dann wieder abzusteigen. Jetzt sind sie wieder so eigentlich mit einer ziemlichen Souveränität da oben. Und man sieht, dass es mit einem Trainer passiert. Man sieht es bei in Mainz, dass dort abgestiegen wird und mit demselben Trainer wieder aufgestiegen wird. Man sieht es im Prinzip bei Dortmund. Da hat Klopp in der Hinrunde, war er mit dem zweitschwersten, vom Marktwert schwersten Verein der Liga, mit Dortmund, war er auf dem Abstiegsplatz, auf dem letzten Platz. Und das muss man sich auf der Nase zergehen lassen. Das sind 370 Millionen Kaderwert, was auf dem letzten Platz ist nach 17 Spieltagen. Ja, ja, und deswegen ist er ja auch zurückgetreten. Ja, aber er ist zurückgetreten im April. Da waren sie schon wieder Achter. Das darf man nicht vergessen. Der Verein hat die nicht seinen Hals gefordert oder seinen Kopf gefordert, sondern er ist irgendwann Mitte April, 15., 16. April, hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben. Als Tabellenachter, Neunter. Also da war nichts mehr mit Abstieg. Und das zeigt für mich, dass ein Trainer manchmal auch eine Mannschaft nicht erreicht, aber dass ein Konzept, ein Gesamtkonzept letzten Endes doch zum Erfolg führt, wenn man die Geduld mitbringt. Aber ist das Beispiel Klopp nicht genau das richtige Wolle, nämlich dass Dieter Hecking sehen müsste, dass es nichts mehr bringt und dass er der Mannschaft nichts mehr geben kann, die Weiterentwicklung stagniert und dass er deswegen auch zurücktreten müsste? Ja, aber Klopp war 7 Jahre da und Klopp war vielleicht auch geistlich oder von seiner Power hat er sich gedacht, ich schaffe es hier nicht, ich kriege hier nicht nochmal die Kurve, weil er war irgendwo am Zenit angekommen und er hat gemerkt, die Bayern aus meiner Sicht, die sind uneinholbar oder zumindest er schafft es nicht mehr. Und das war seine Einsicht. Das sehe ich bei Hecking noch nicht so. Also Hecking hat eine richtig miese Hinrunde gespielt und das war's. Das war's. Und das ist meine Ansicht. Ingo, wenn du dich mal umschaust auf dem Trainermarkt, ne, da muss man ja auch mal ganz klar sagen, eine richtige Alternative ist nicht da. Das heißt, den Trainer jetzt zu wechseln, ist doch ein totales Risiko. Warum sollten wir den Trainer wechseln, wenn wir eine sehr, sehr unsichere Zukunft vor uns haben? Bei Hecking weißt du ja, was du hast. Ja, natürlich wissen wir, was wir bei Hecking haben. Und unterm Strich gesehen ist meine Meinung, dass er auch kein so schlechter Trainer ist, aber eben kein Trainer, scheinbar kein Trainer, um das zu erreichen, was wir als Saisonziel ausgegeben haben, nämlich die europäischen Plätze wieder zu erreichen, beziehungsweise besser noch in der Champions League zu spielen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass absolut gar kein Trainer auf dem Markt ist. Denn meiner Meinung nach ist zum Beispiel ein junger Portugiese namens André Villas-Boas, der schon mit Zenit St. Petersburg zum Beispiel auch gute Erfolge gefeiert hat, frei. Und um auf den Block mal zurückzukommen, da würde überall gemunkelt, der würde schon Deutsch lernen. Ich meine mit Sicherheit nicht, weil er irgendwie zu uns möchte, aber es wäre jetzt nur ein Kandidat. Natürlich kann man jetzt noch mehrere Kandidaten aufzählen, aber da jetzt Namen zu nennen wie Dutt, Schaf oder Breitenreiter, die bringen uns tatsächlich nicht weiter. Also das wäre dann, ich würde nicht sagen, man kommt von Regen in die Traufe, aber man macht keinen Schritt nach vorne, sondern würde auf der Stelle gehen. Das ist doch genau dieses Tohuwabohu, was wir gar nicht haben wollen. Also Kontinuität mit Hecking und Alofs. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, den Trainer muss ja letztendlich kündigen, einstellen, feuern, wie auch immer. Macht ja Klaus Alofs. Und ob wir jetzt eine Umfrage starten sollten, welcher Trainer als nächstes den VfL Wolfsburg trainieren soll, wäre in meinen Augen irgendwo Quatsch, weil da bei uns Laien, sage ich mal, viel zu viele, für den einen habe ich Sympathien, für den anderen nicht. Den einen finde ich blöd, den anderen finde ich gut. Aber ich sehe gar nicht, passt der jetzt zum VfL? Das kann ich ja als Laie gar nicht sagen. Passt Villas-Boas zum VfL? Ja, das kann ich auch nicht sagen. Das ist jetzt eine gute Frage. Das wäre natürlich, wie man so schön sagt, auch eine Wundertüte im gewissen Sinne. Und mit einem ausländischen Trainer haben wir mit Steve McClaren ja auch schon gesehen, dass es nicht unbedingt klappt. Obwohl eigentlich in der heutigen Zeit jeder der englischen Sprache mächtig sein soll. Also das alles auf die Sprachbarriere abzustempeln, fand ich sowieso albern. Aber ob das ein André Villas-Boas hier reißen würde, weiß ich natürlich nicht. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ich würde gerne die letzte Frage an euch beide richten, weil ich hier sozusagen mit meinem Kreuzverhör durch bin. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, das geht auch ein bisschen an die Zuhörer, dass ich so die ganzen gängigen Vorurteile oder Diskussionsgrundlagen, die in den Foren auch geäußert worden sind, so ein bisschen habe Revue passieren lassen. Aber die Frage stelle ich erstmal an Ingo und dann auch an Wolle. Ist euch aufgefallen, dass es von Seiten sozusagen der Hardcore-Fans, der Ultras, kaum eine Trainerdiskussion gibt, dass es da keine Banner gibt, dass da keiner beim Training auftaucht? dass da keiner irgendwie den Kopf von Hacking fordert, wohl aber verstärkt, und das konnte ich von meinem Platz beim Rhein-Spiel sehr, sehr gut verfolgen, die Unruhe und die Ungeduld kommt vor allen Dingen von den Geraden. Also reden wir hier von einem Missverhältnis zwischen Fans und Kunden. Ich sage das mal ganz, ganz bewusst provozierend und ein bisschen ketzerisch. Und ist es nicht tatsächlich so, dass wir ein bisschen mehr uns in Geduld üben müssten, um dieser Mannschaft die Chance zur Entwicklung zu geben, nachdem es ja im Sommer den Umbruch, den auch von den Fans geforderten Umbruch gegeben hat? Ingo? Ja, also ein klares Ja. Also was, erstens konnte ich beobachten, dass von den Ultragruppierungen, sage ich jetzt mal, oder ob sie Supporters sind, wie sie sich auch immer schimpfen, keine Banner und auch keine Rausrufe, kein Gepfeife gibt. Was ich aber beobachten konnte, es ging vielleicht auch eher an die Mannschaft des VfLs, und zwar im Unterrang der Nordkurve. Da war doch ziemlich viel Unruhe und Geschimpfe Richtung der Mannschaft, als die in die Nordkurve kam nach dem Spiel. Die andere Geschichte, natürlich wollen wir Kontinuität haben und natürlich können wir auch mit Dieter Hecking weitermachen. Dann frage ich mich nur, ist es richtig, da stelle ich jetzt mal eine Frage, dass wir vor Saisonstart das Ziel Champions League ausgeben? Wolle, gebe ich gleich rüber, komm. Ja, ja, also auf diesen letzten Satz von Ingo gehe ich gleich drauf ein, da bin ich völlig bei dir, Ingo. Also diese ewigen Zielvorgaben, die am Anfang einer Saison gemacht werden, die sind aus meiner Sicht gerade hier bei uns in Wolfsburg kontraproduktiv, weil die wiederum bei den Kundenfans, so wie wir sie nennen, mal auf den Geraden, eine Erwartungshaltung auslösen, die sie zurzeit noch nicht erfüllen können. Und weil sie bei den, sage ich mal, richtigen Fans, nein, nicht richtigen Fans, aber bei den Fans, die mehr auf Support aus sind, auf die Leistung aus sind, die da kommt dann in dem Moment eigentlich die Wut auf, dass dann die anderen auch pfeifen, dass sie nicht Support betreiben. Also ich glaube, die Fans, die gucken eher auf die Leistung. Wenn die Leistung in Ordnung ist, in der Regel pfeifen sie nicht. Die Kurven, die gucken eher auf das Ergebnis und sind aus meiner Sicht unruhiger. Und wenn ich vielleicht ein kurzes Beispiel mal nennen darf, und das wollte ich unbedingt mal bringen, weil mich das tierisch geärgert hat damals. 2009 sind wir Meister geworden, mit Gentner, mit Schäfer und allen. Schäfer war unsere Identifikationsfigur, Nationalspieler 2010. Es kam Fee. Wir fangen an, neuer Trainer, neues Spielsystem, selben Spieler, ein komplett anderes Spielsystem. Kein 4-4-2, Kurzpassspiel durch die Mitte. Wer hat drunter gelitten? Schäfer. Der hat nicht mehr die Passgeber gehabt, der hat nicht mehr die Anspielstation gehabt. Was passiert? Es war nicht mal ein halbes Jahr nach der Meisterfeier, wird Schäfer ausgewechselt und die komplette Gerade pfeift ihn aus. Unsere Galionsfigur, unser Mister zuverlässig, nenne ich es mal, das war ja Krüger, aber egal. Jedenfalls ein absoluter Topspieler nach 3, 4, 5 Monaten nach der Meistersaison wird ausgepfiffen, nur weil die Fans nicht verstehen, dass es einfach auch oft an einem Spielsystem und einer Philosophie liegt. Und das ist das, worüber ich mich tierisch ärgere und darüber ärgere ich mich heute auch, dass nicht auf die Leistung oft geguckt wird, sondern dass oft auf Köpfe geguckt wird. Und das ist so ein Beispiel, was mich tierisch geärgert hat über die sogenannten Fans, die granteln und nicht supporten. Ingo, wie siehst du das? Ja, ich kann da eigentlich ein ganz aktuelles Beispiel nehmen und sehe das genauso wie Wolle. Und zwar das aktuelle Beispiel von mir ist Bas Dost. Bas Dost ist ein hervorragender Stürmer, was man derzeit auch in Lissabon sich anschauen kann. Und seitdem Kevin De Bruyne und auch Ivan Perisic weg sind, fehlten einfach die Passgeber für unseren Bas. Und seitdem hat er auch nicht mehr genetzt. Jetzt ist Bas weg und wir haben mit Mario Gomez einen neuen Stürmer. Und was ist das Ende vom Lied? Mario Gomez kriegt auch kaum Anspiele und kann die Tore nicht machen. Von daher frage ich mich, ob wir immer unbedingt auf Köpfe gucken müssen. Das ist ganz interessant. Wir bewegen uns nämlich jetzt gerade weg von einer Trainerdiskussion zu einer Erwartungshaltungs-Fan-Diskussion. Und das ist schon auch ein bisschen bezeichnend, finde ich. Ich würde das an dieser Stelle aber gerne stehen lassen und wolle nochmal sozusagen einen mitgeben, nämlich egal was dort auf dem Platz passiert, ja, der Trainer ist verantwortlich für die Leistung. Ja, und er kann nicht sich da rausreden und sagen, ja, aber die Mannschaft setzt das nicht so richtig um, dann hat er ihr das nicht richtig erklärt, auf dem Papier oder auf einer Taktiktafel oder was auch immer. Letztendlich ist es doch so, dass, wie auch immer, wenn man alles abzieht, die Diskussion habe ich ja auch schon mal geführt hier im Wölferadio, muss Dieter Hecking dafür gerade stehen, für die Leistung, die gebracht wird, und die ist, sage ich jetzt mal, unbefriedigend. Soll ich darauf antworten? Gerne. Die Leistung ist unbefriedigend, die Ergebnisse sind unbefriedigend. Das ist eine Formulierung, mit der ich besser klarkomme. Die Leistung in Bremen war unbefriedigend, ja. Und die Leistung gegen Mainz war semi-befriedigend, will ich es mal nennen. Aber die Gesamtleistung in den Spielen ist aus meiner Sicht mit einer Menge Pech verbunden. Weil, wie ich es schon mal gesagt habe, wir haben gegen Mainz ist das leere Tor und der Draxler macht es nicht. Gomez, Chancen, macht es nicht. Gegen Hoffenheim, macht es nicht. Allein diese beiden Spiele wären 4 Punkte mehr. Wir hätten 10 Punkte und wir würden diese Diskussion nicht führen. Ja, aber das hätte, wenn und aber, da sind ganz viele Trainer schon im Koffer nach Hause gegangen. Ja, aber genau, und ist richtig. Aber wenn wir in 6 Spieltagen immer noch dann mit 12 Punkten dastehen, also nach dem 12. Spieltag mit 12 Punkten dastehen, dann bin ich auch natürlich der Meinung, es muss die Notbremse gezogen werden. Also ich bin der Letzte, der jetzt sagt, aufgrund meiner Argumente, dass ich jetzt da an Hacking festhalten will. Wenn er wirklich denn die Mannschaft nicht mehr erreicht, oder auch, dann gibt es keine andere Alternative. Aber das ist mir jetzt, nach einer schlechten Rückrunde, wobei wir dort eine super Champions-League-Saison gespielt haben, das wird hier immer vergessen in all den Forendiskussionen, und nach 6 Spieltagen, wo wir von der Leistung her gefühlt und statistisch und auch von der Berichterstattung locker 3-4 Punkte mehr hätten haben müssen. Und das bestätigen ja auch Sport 1 und Co., wenn du dir die Spielzusammenfassung liest, in jedem Fazit steht, war mehr drin für die Wölfe, da werden sie sich ärgern, die Wölfe, das war ein sehr leicht verschenkter Punkte oder was auch immer. Also das sieht man in allen Ergebnissen der Berichterstattung, dass die sich alle einig waren, dass viele der Spiele unglücklich für uns gelaufen sind. Das heißt, Ingo, das ist meine Meinung. Ingo, wir brauchen mehr Geduld und Hacking muss weitermachen. Ja, eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, neue Reizpunkte zu setzen, indem man einen neuen Trainer verpflichtet. Gut, in meinen Augen hat man das jetzt erstmal verpasst. Verpasst, sage ich ganz schroff darauf hin, weil jetzt die Länderspielpause ist und man hätte mit einem neuen Trainer jetzt schon mal verschiedene Dinge einstudieren können. Ja, gut, vielleicht auch nicht wirklich, weil wir viele Nationalspieler haben, die aktuell auch nicht da sind. Dieter Hecking macht in dieser Saison auf jeden Fall etwas anders als in der Saison zuvor. Er versucht, den einen oder anderen Jugendspieler wie Paul Seguin, wie Jannes Horn mit einzubinden, was ich persönlich sehr gut finde. Im Umkehrschluss finde ich es dann nur schade, wie jetzt gegen Mainz, wo Jannes Horn eigentlich einer der herausragendsten Spieler, wenn man es überhaupt nennen kann, gegen Werder Bremen war, dass da dann wieder Rodriguez eingesetzt wird. Gut, steht auf dem anderen Blatt, aber es ist schwierig zu sagen, weil klar kann ich jetzt nach 6 Spieltage weiter warten und wir haben nach 12 Spieltagen, wie Wolle schon gesagt hat, dann 12 Punkte, ist eine Prognose. Aber warum dann nicht jetzt den Trainer wechseln, sondern nach dem 12. Spieltag? Und dann kann man vielleicht 15, 16, 18 Punkte haben. Letzte Frage, zuerst an dich, Ingo. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das absolute Vertrauen bedeutet, wie viel Kredit hat Dieter Hecking bei dir noch? 6. Hätte ich jetzt weniger getippt. Wolle? Ich gebe ihm mal so 7,5 bis 8. Und auch da sehen wir, so richtig weit ist man in der Diskussion gar nicht auseinander. Und trotzdem führt das bei dem einen dazu zu sagen, es wäre besser, den Trainer zu wechseln. Und bei dem anderen, wir sollten noch weiter dran festhalten. Das war die Sonderausgabe des Wölferadios zum Thema Trainerdiskussion. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächsgästen. Einmal Ingo 45. Ja, ich wünsche allen einen schönen Abend. Und bei Wolle Grün. Ja, vielen Dank für das schöne Interview. Auch vielen Dank an Ingo. Ja, ich, wie gesagt, danke an euch beide. Ihr habt das toll gemacht. Ist ja auch für euch das erste Mal sozusagen gewesen in diesem Rahmen. Und das muss man auch erstmal, sag ich mal, auf die Kette kriegen, um dann entsprechend in so einem Rahmen die Argumente auszutauschen. Insofern vielen Dank. Ich hoffe, liebe Zuhörer, es hat euch gefallen. Und ich sag mal, bleibt geschmeidig. Ja? Und denkt dran, nur der VfL. Bis zum nächsten Mal. Wölferadio Spezial.